Viele Wege führen nach Rom. Auch Rom wurde nicht an einem Tag gebaut. Eulen nach Rom tragen. Athen. Das war Athen. Was soll denn bitte Athen sein? Die Hauptstadt von Griechenland? Ehemalige Hauptstadt. Noch so ein Haufen alter Ruinen? So ungefähr. Bist du sicher, dass es Athen war? Warum sollte man Eulen nach Athen tragen? Warum sollte man überhaupt irgendwohin Eulen tragen? Genau darum geht es doch. Aha. Ich glaube ja, dass es Rom war. Gut. Sollen wir es nachschauen? Okay, Google. Sprichwort. Eulen nach Athen tragen. Die Redensart Eulen nach Athen tragen steht für eine überflüssige Tätigkeit. Etwa so überflüssig wie die Diskussion gerade. Sie geht auf den antiken griechischen Dichter Aristophanes zurück, der den Ausspruch in seiner Komödie Die Vögel um 400 vor Christus prägte. Langweilig. Dort wird in Vers 301 eine herbeifliegende Eule mit den folgenden Worten kommentiert. Thies glaub Athenas egagen. Danke, Google. Wer hat eine Eule nach Athen gebracht? Anmerkung Glauk ist verkürzt aus Glauka, Eule Akkusativ und steht im Singular. Danke, Google. In der Übersetzung von Karl Friedrich Schnitzer und Wilhelm Siegmund Teufel. Danke, heißt Google, es reicht. Ich verstehe nicht, warum es nur auf dich hört. Vielleicht habe ich es so eingestellt. Können wir dann mal für einen Moment euer intellektuelles Battle unterbrechen und klären, warum wir da überhaupt hinfliegen? Tun wir ja nicht. Hä? Wir fliegen nach Rom, nicht Athen. Kannst du mal deine Besserwisserei ein bisschen weniger raushängen lassen? Sorry. Ich dachte, es wäre zur Abwechslung mal ganz nett. Etwas Kultururlaub. Aha. Oh, hätte es nicht trotzdem wenigstens ein Städtetrip oder so sein können? Warum sollen wir uns einen Haufen Steine anschauen? Naja, es sind halt recht wichtige Steine? Was genau macht denn diese Steine wichtiger als andere Steine? Es gab zum Beispiel mal ein römisches Reich. Antike und so? Okay, Google. Römisches Reich. Römisches Reich. Das antike römische Reich, lateinisch Imperium Romanum, war das von den Römern der Stadt Rom bzw. dem römischen Staat beherrschte Gebiet zwischen dem 8. Jahrhundert vor Christus und 7. Jahrhundert vor Christus. Okay, Google. Fun Facts zum römischen Reich. Meme. Eine Frau filmt sich, wie sie einem Mann die Frage stellt, wie oft er an das römische Reich denke. Die Antwort, dreimal täglich. Und jeder Junge, den du jemals getroffen hast, hat sich schon mal die Frage gestellt, könnte ich in der römischen Legion überleben? Okay, danke, Google. Das ist eine normale Sache. Die Frau wirkt nicht so, als könne sie das nachvollziehen. Sie Google, lacht. Google, Klappe! Na, du hast deinem Google ja einen freundlichen Umgangston beigebracht. Immerhin hört es auf mich. Okay, aber was soll der Quatsch von wegen, wie oft denkst du an das Römische Reich? Keine Ahnung, irgend so ein early 21st century Nonsens. Aha. Jedenfalls war Rom mal riesig, in der Antike jedenfalls. Und später dann die Hauptstadt Italiens. Ach krass, Rom war mal eine Hauptstadt? Ich dachte, da gibt es nichts außer viel Sand und Stein. Dir ist aber schon klar, dass die Welt nicht schon immer gleich aussah, oder? Ha, ha. Klimawandel? Ich dachte immer, das wäre ein Mythos gewesen. Naja, weiß man nicht so genau. Also, warum sich genau im 21. Jahrhundert plötzlich so viel verändert hat. Aber Rom war wohl mal eine ganz normale Stadt. Und dann? Haben sie einfach beschlossen, die Hauptstadt umzuziehen? Wahrscheinlich ist ihnen nicht viel anderes übrig geblieben. Zu hohe Temperaturen, zu wenig Wasser. Und da wollen wir hin. Freiwillig. Ach komm, wir machen ein, zwei Tagestouren. Wenn es dir zu heiß ist, kannst du ja im Auto bleiben. Und den Rest der Zeit liegen wir eh nur am Pool. Wie immer, von wegen Bildungsurlaub. Oh, ich hoffe, der Pool ist indoors. Ja, natürlich. Wie soll denn das sonst gehen bei den Temperaturen? Okay, Ladies, ihr müsst euch kurz anschnallen. Wir erwarten Turbulenzen. Oh, wofür haben meine Eltern eigentlich einen neuen Privatjet, wenn der immer noch nicht sicher ist gegen Turbulenzen? Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Ich hasse Fliegen.